Wanderer! Willkommen zur 19. Ausgabe des Greifenklau-Podcasts, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Heute mit Christophorus und mit Greifenklaue. Es geht um den Karneval. Bevor ich verrate, was das ist, wollen wir erstmal über Comics sprechen. Ja. Denn ich habe nicht gelesen, sondern ich habe Comics gelesen. Was ja auch mal was Schönes. Ist ja auch Text drin. Ist ja auch Text drin. Wenn man mal nicht pinselt, dann ist der Papst. Und viele Bilder. Ja. Ich habe tatsächlich in der Zeit nicht geschafft, Bücher zu lesen, aber ungefähr 20 oder 30 Comics gelesen, was ja auch gar nicht mal so schlecht ist. Das liegt unter anderem daran, dass ich nämlich mir die offizielle Marvel-Comic-Sammlung gegönnt habe. Da habe ich auch ein, zwei Bände von. Jeden Monat zwei Ausgaben kommen, die dann immer so in ein oder zwei Tagen durch sind, je nachdem, wie gut oder schlecht sie sind. Ja, dementsprechend, da ich vorher fast keine Comics gelesen habe, ist das eigentlich eine gute Sache, weil so komme ich an alte Marvel-Klassiker ran und das ist gar nicht mal so teuer oder jedenfalls auch nicht teurer als so ein normales Softcover. Und das ist doch ein schönes schwarzes Hardcover. Steht, macht ja, sich nett im Regal. Ich auf jeden Fall gestylt. Für Späteinsteiger, die gibt es auch relativ günstig im Internet. Ja. Hat sich zum Beispiel unser dritter Podcastler, der Bangrim, einiges geholt. Ja, genau. So, zum einen kommen wir zu deinem Comic-Favoriten, nämlich Deadpool. Jawohl. Genau, der hatte auch einen eigenen Band bekommen. Ich kannte ihn vorher gar nicht, muss ich sagen. Beziehungsweise ich kannte ihn nur dadurch, dass du mal sagtest, dass er ganz gut ist. Da habe ich den Namen wiedererkannt. Verrat uns doch mal, was kann denn Deadpool oder was macht Deadpool denn aus? Oh, Deadpool ist ein sogenanntes Waffe-X-Projekt. Ah, richtig. Wie Wolverine. Ganz genau. Sprich, er ist auch gesegnet mit Selbstheilungskräften, Waffen, die an seinem Körper montiert sind. Nur ist er halt nochmal eine Ecke zackiger drauf als Wolverine. Deadpool ist eigentlich so quasi unsterblich, weil seine Selbstheilungskräfte über auch das Maß von Wolverine hinausgehen. Was aber den Nachteil mit sich bringt, dass er durch die Zellmutation an Krebs leidet, ja. Der aber auch nicht mehr weggeht. Genau, der Deadpool selber ist quasi eine Art Söldner, der immer wieder Söldneraufträge annimmt. Genau, und der Unterschied nun zwischen Wolverine ist, also von den Kräften her sind sie ja nur relativ ähnlich, aber der Unterschied macht ja einfach der Charakter, denn Deadpool ist das, was Lobo für das DC-Universum ist, also ein absolut exzentrischer Charakter. Deadpool ist sogar noch dahingehend viel schlimmer, weil er auch Persönlichkeitsstörungen hat und das mitunter auch gern auslebt. Ich sag mal, wer bei Spider-Man mag, dass Spidey ab und zu mal einen lockeren Spruch übrig hat, also bei Deadpool kommen die lockeren Sprüche seitenweise. Ja, aber der ist ja schon so ein bisschen unter der Gürtellinie dann teilweise auch. Ja, es ist manchmal ein bisschen makaber, der Humor durchaus. Ja. Macht aber sehr viel Spaß, muss ich sagen. Vor allen Dingen ist es ein Feuerwerk an dummen Kommentaren, Sprüchen. Also es nimmt, das kann sich an keiner Stelle so richtig ernst nehmen. Das macht an mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ja, also es, wer auf die Art Humor dann steht. Also ich finde ihn ja auch sehr cool, so davon mal abgesehen. Also, es gibt jetzt auch ein Computerspiel über ihn. Für sämtliche Plattformen, das dahingehend auch sehr gelungen ist, also seine Wesenszüge sehr gut rüberbringt. Ich habe es mal angespielt. Ja, also Deadpool ist schon eine geile Sache. Ja, ich denke, so kann man das stehen lassen. Interessanterweise ist gerade die reguläre Deadpool-Serie zu Ende gegangen. Die hat irgendwie einen letzten Band jetzt bekommen und Marvel hat ja auch das Universum erneuert. Marvel Now ist gestartet, wo man jetzt sozusagen besser einsteigen kann. Oh, jetzt ist Deadpool zusammen, ist er zusammen mit Wolverine in einem Band, ich glaube. Ich glaube, die beiden sind zusammen, also immer Wolverine eine Reihe. Im Deutschen kommen ja die Bände, ist das ja so, dass die ein Comic immer zwei US-Bände umfasst. Manche Serien kommen immer doppelt raus mit zwei US-Bänden und andere sind immer gesplittet. Da hast du was, weiß ich, irgendwas von Batman und den Teen Titans oder nee, Justice Leagues und die Teen Titans waren es und bei das war auch DC, ist aber auch egal. Da war das jedenfalls so geteilt. Die machen das ja schon ein Jahr länger so. Und jedenfalls, das meine ich, war Wolverine und Deadpool würde ja auch passen. Ja, muss mal selber überlegen, ob ich da einsteige. Aber ich finde eigentlich diese Hardcover oder Softcover schicker als diese ollen Einzelbände. Ja, also du hattest mir mal das Spider-Man. Das erste ist das. Das erste, genau, mal geschenkt. Also ich bin auch von der Qualität, definitiv. Also das kann man sich auch schön ins Regal stellen. Ja. Oh, wir haben mittlerweile 20 Stück oder so. Das macht schon langsam, kommt dieses Rückenbild hier. Das ist ja auch nur ein, genau. Ja, zum zweiten habe ich noch mitgebracht. X-Men, erste Entscheidung, die Helden von morgen. Hat mir unter anderem deswegen gut gefallen, weil die meisten von diesen Bänden ist ja so, dass über 6 Bände eine Geschichte ergeben. Das ist auf Dauer manchmal ein bisschen nervig. Bei X-Men erste Entscheidung ist ja so, dass quasi jede dieser 8 Geschichten auch eine in sich geschlossene Geschichte ist und alles eigentlich nette kleine Geschichten sind. Erste Entscheidung deutet schon darauf hin, auf Englisch heißen die First Class, also es geht um die ursprünglichen X-Men, als sie noch Jugendliche oder Twins waren, sagen wir mal, und die ursprünglichen 5. Gucken wir, was sie zusammenkriegen. Da hatten wir Angel, Iceman, Beast, noch unbebiestert sozusagen. Dings hieß noch Marvel Girl. Jean Grey, genau. Und wie heißt der Leuchtevogel mit den Leuchtstrahlaugen? Cyclops, genau. Scott Summers, genau. Ja, genau. Und Professor Xavier ist natürlich auch dabei. Insgesamt erste Entscheidung. Da wurden ja auch einige Ideen sozusagen für diesen Kinofilm für aufgegriffen. Von der Comicreihe. Und insgesamt macht die einen ganz hervorragenden Eindruck. Wenn man quasi in sich geschlossene kurze Geschichten mag, vielleicht auch als Idee für ein eigenes Rollenspiel, Superheldenabenteuer oder so. Da sind wirklich schöne Sachen bei. Ja, war gar nicht mal so teuer. Originalpreis 20 Euro und bei eBay glaube ich für 3 oder so. Ja, das kann man sich mal gönnen. Ja, damit sind wir schon beim Karneval. Als ich das vorhin am Telefon gesagt habe, über was wir heute podcasten werden, hast du, glaube ich, kein Wort verstanden. Und deswegen ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Deswegen erkläre ich dir noch, was ein Karneval ist. oder was der Karneval in Rio ist, wirst du wahrscheinlich wissen, aber es geht um. Oder auch der Kölner Karneval ist mir auch nur ein Begriff. Ah ja, sehr schön. Aber das konnte ich jetzt keinen Konsens bringen. Es geht um einen Blog-Karneval und darunter versteht man, dass sozusagen gleichgesinnte Blogs zu einem Thema etwas posten. In der RPG-Blog-Szene hat sich das so eingebürgert, dass man einmal im Monat sozusagen ein Thema beschließt im RSP-Blogs-Forum und dazu die verschiedenen Blogs etwas machen. Ich war da bisher eher zurückhaltend, habe meistens auch genug zu tun. Habe aber letzten Oktober zum Beispiel war das Thema von den Toten auferstanden, aus den Gräbern oder wie auch immer, hat also für Halloween gepasst und da ist ja gerade Zombie Slayers fertig geworden. Habe ich gleich einen Blogartikel draus gemacht. Also ein Karneval-Artikel. So. Und neulich war die Hitzewelle. Glaube ich letzten Monat. Und das hat natürlich auch gut gepasst für eine Hitze-Apokalypse-Tabelle zum Auswürfeln, was da so passiert. Nicht schlecht. Also wenn demnächst dein Charakter schmilzt, weißt du, wem du es verdankst. Ja. Das ist also der RSP-Blog-Karneval. Und das Thema diesmal heißt Alternativen zur Battlemap. Ja, fällt mir jetzt nur spontan keine Battlemap ein. Ja, ist ja auf jeden Fall auch eine Alternative. Ich glaube, im Genauen heißt es Alternativen der Visualisierung. Ja. Aber keine Battlemap ist ja schon mal auf jeden Fall eine Alternative. Kannst du ja mal kurz. Selbst ich habe lange genug ohne Battlemap gespielt. Ja, aber das ist. Kommen wir noch zum Knackpunkt. Ich kann es mir eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen, ohne Battlemap zu spielen. Ich finde das interessant, weil du bist eher für mich so der gar nicht mal so unbedingt mit Battlemap oder unbedingt der Taktikspieler, aber finde ich trotzdem angenehm. Ist aber ja, allein schon rein aus Visualisierungszwecken, weil man kann ja trotzdem sehen, wie weit ist der Gegner noch entfernt, was könnte man denn trotzdem machen. Ja. Man trotzdem nur frei im Handeln. Wir sind ja nun beim altgediegenen Rollenspiel ohne Battlemap, da alleine die erzählerische Kraft herhalten muss und daher auch natürlich theoretisch Platz für ein Häkchen Schmu wäre. Was wir auf der Battlemap, da ist es ja nur knallhart visualisiert. A, das und B, es muss ja nicht unbedingt Schmu sein, das ist ja, finde ich, oftmals so, der Spieler hat erzählt, der Spieler fasst es auf, egal auf welcher Seite ich da stehe. habe ich auch unterschiedliche Bilder vor Augen sozusagen. Ja? Und damit muss ich erstmal sozusagen, wenn der Spieler sagt, ich möchte dann das und das machen, dann sage ich, hey, ist der doof? Das funktioniert doch gar nicht. Weil er sich natürlich was ganz anderes vorstellt, muss ich sozusagen erstmal fragen, was möchtest du denn eigentlich erreichen? Ja, gibt ja auch andere, die dann damit rauchen, wenn der Spieler was Dummes tun will, dann stirbt er halt. Oder oh, am besten ist noch, nur dann stirbt er halt. Also das ist ja der größte Unsinn. Aber jedenfalls würde ich davon ausgehen, dass der Spieler ja mir erstmal nichts Dummes erzählen will, sondern erstmal was er selber für irgendwie klug will. Außer man hat es mit Taschenlampenfallenlassern zu tun. Oh, das mache ich auch sehr gerne. Ja, da fragt man denn nicht nach, sondern da zieht man einen von hinten über einfach mal. Ja, nee, aber... Aber ich hab's, also dadurch, dass wir in unserer Spielrunde oder in den Spielrunden, die ich gerade spiele, Exalted beispielsweise, da spielen wir ja komplett ohne Map. Das ist ja für mich auch wieder mal eine Umgewöhnung, wieder zu alten Tagen. Und es ist tatsächlich eine Umgewöhnung. Also es war für mich schon, oder ist für mich schon schwieriger, das für mich zu visualisieren. Gefällt dir das dann besser oder schlechter? Oder? Ich sag mal, es steht und fällt ja auch ein bisschen mit dem Spielleiter. Ja, okay. Aber das stimmt natürlich, egal ob mit oder ohne Battlemap. Richtig. Aber prinzipiell gefällt es mir mit Battlemap mittlerweile besser. Ja. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mal so erwartet, aber auch ich kann mir quasi kaum noch ein Spiel ohne Battlemap oder eine alternative Visualisierung, klammere ich mal ein, vorstellen. Der zweite Punkt ist, also außer dass der Spieler und der Spielleiter unterschiedliche Dinge vor Augen haben und sich dann sozusagen erstmal verhandeln müssen, was der eine denn eigentlich will vom anderen, also was der SC denn nun eigentlich tun will, ist die andere Sache, dass ohne Battlemap kommt eigentlich nur, wenn die Frage ist, geht das, kommt ein Ja raus oder ein Nein. Wenn man es aber mit Battlemap macht, dann kommt da ganz häufig ein Ja-Aber raus, was weiß ich, bei D&D oder bei Pathfinder. Ja, aber ich muss einen Gelegenheitsangriff in Kauf nehmen. Oder ja, aber ich muss das und das machen, wodurch denn das und das passiert. Genau, genau. Das sind ja schon Punkte, die da echt ins Gewicht fallen. Oder auch allein so eine Sache wie, ich renne auf den Gegner zu. Ja. So, ohne Battlemap, da bist du jetzt auf das Wohlwollen des Spielleiters angewiesen, wann der tatsächliche Konfrontationspunkt angeht. Was mich auch immer wieder stört, wenn ich ohne Battlemap bin, dann hat man so Szenen wie, oder so ganz typisch, wenn du mit Battlemap spielst, ist das so, dass die, ich sag mal ein Häkchen, die Tanks, also die Krieger oder wer auch immer, sich dafür verantwortlich fühlt, natürlich auch versucht, die Leute am Durchstoßen zu hindern und dass sie nicht auf den Magier oder den Heiler gehen oder wie auch immer. Ja. Macht man das ohne, dann wird meistens so, ja, und kriegt quasi pro Spieler war es ein NSC, also kämpft einer gegen einen. Ja, oder halt ganz lapidar, greift jetzt den Heiler an. Genau. Ende. Das kann einen, wenn man ein anderes Bild im Kopf hatte oder es auch vielleicht anders geplant hat, dann natürlich stören. Genau. Ja, und Alternativen zur Battlemap gibt es natürlich einige. Ja, du hast auch neulich eins gespielt, eine Alternative, nämlich Star Wars Edge of the Empire. Ja. Das funktioniert genauso wie Warhammer 3. Edition. Die bilden eigentlich eine ganz schöne Alternative. Und zwar hat man da einfach relative Entfernung zwischen den Charakteren, also von Closed, also im Nahkampf, über nahe Entfernung, mittlere, genau, bis weit. Weite, ich gibt eventuell noch Extreme oder so. Je nach Terrain ist das dann halt auch unterschiedlich geregelt, also oder beziehungsweise je nach Situation. Wenn man halt in Sicht kommt, wenn es jetzt Nebel ist, dann wird die Entfernung vielleicht von vornherein nah sein, während hingegen auf einer offenen Landschaft kann dann sein, dass zur weiten Kategorie noch eine Extreme dazukommt, wo man besonders weit sehen kann. Genau. Oder wenn ich auf einer Straße bin, dann kann man halt definieren, es braucht eine Aktion weniger, eine Entfernungsklasse zu überwinden. Genau, das ist ja auch fähigkeitsabhängig, denn man muss sich diese Fähigkeiten oder auf weite Distanz agieren zu können, auch erst dazu kaufen. Bei Star Wars jetzt, ja. Also bei Warhammer 3 ist es auf jeden Fall so, dass du halt, da brauchen alle genauso viele Aktionen, um irgendeine bestimmte, oder beziehungsweise jeder Charakter hat eine normale Aktion, irgendwo zu handeln und eine Aktion, sich zu bewegen. Kann aber mehrere Bewegungsaktionen machen, erleidet dafür aber Erschöpfung. Und kann so halt größere Entfernungen überwinden. Ich meine, in Star Wars so ähnlich, aber du hast natürlich recht, mit irgendwelchen Skills, die in diesen Skillbäumen sind, kann sein, dass man dann weiter schießen kann oder sowas. Genau, kriegt halt dann entsprechend Boni. Genau, das Gute ist, dass es einerseits ein bisschen abstrakt. Man sagt ja auch, bei Warhammer 3 ist es ja so, dass Flight Fantasy Games gar keine Figuren produzieren darf. Weil das macht natürlich Games Workshop selber mit ihren Tabletop-Figuren. Und von daher ist vielleicht auch deswegen das so eine Lösung gewesen. Und bei Star Wars wird das Problem ja gar nicht so unähnlich gelagert sein. Es baut ja lehnt sich ja eh an Warhammer 3 an, aber die Methode, muss ich sagen, spiele ich jetzt auch schon fast 25 Spielrunden lang. Warhammer 3 ist durchaus auch eine gar nicht so schlechte. Ja, das ist richtig. Klappt auch ganz gut. Ja, und wenn man halt mehrere Gegnerhorden hat, ist das halt durchaus so, dass wenn du dir vorher einen Counter ausgedruckt hast, dann kannst du die halt auch, ist das ja nicht nur zwischen der Charaktergruppe und einer Gegnergruppe, dass da nur eine einzelne Entfernung gemessen wird, sondern da werden halt diverse Entfernungen gemessen. Können halt drei Gegnergruppen auf Charaktere zustürmen, die aber auch schon auseinandergerannt sind. Also das kann auch durchaus interessante taktische Situationen ergeben. Bei Warhammer zumindest steckt die Taktik eh ein bisschen mehr in den Karten drin. Bei Star Wars wurde das ja wieder ein bisschen abgebaut. Aber ja, also das ist jedenfalls theoretisch mir dann auch reicht das immer auch. Zumal Warhammer auch mit vielen coolen Karten arbeitet. Und bei Star Wars habe ich das bisher ähnlich gesehen. Weil zum Beispiel bei Einsteigerbox, dass da coole Karten dabei sind. Also trotz Distanzklasse, also trotz dem abstrakten System, hat man doch eine relativ konkrete Karte, wo man das nochmal zusätzlich visualisieren kann. Was ja auch nochmal unterstützt. Genau. Für unter anderem Dungeon Slayers gibt es eine Fan-Sache. Ich weiß gar nicht, von welchem Rollenspiel das kommt. Jedenfalls gibt es das jetzt für Dungeon Slayers und damit ist es quasi populär. Hier in diesem Podcast jedenfalls. Nämlich von, Cool-Status erreicht. Von Andreas Mehlhorn. Das funktioniert so quasi noch einfacher als diese bei Warhammer 3. Das ist quasi nur eine Distanzklasse zwischen den Gegnern. Liegt, das kann man dann auf dem Feld aufbauen. Und da steht im Prinzip nur die Distanzklasse drauf. Man kann es halt eben immer näher rücken. Da brauchst du einen Namen draufschreiben. Aber man sieht halt noch, wer bleibt, ist in der Ferne, wer ist nah rangerückt und so weiter. Das ist natürlich auch noch eine Alternative, die aber schon deutlich weniger Taktik hat. Bei Dungeon Slayers kann es passieren, dass der Kampf sehr statisch ist und keiner was macht. Aber wenn alle gut dabei sind, kann auch sein, dass jede Runde da Bewegung drin ist. Also ich hatte das, wir hatten immer unsere zweiwöchentliche Dienstagsrunde mit Dungeon Slayers, den Feierabend Slayers. Da hat jetzt mal der sonst oft ein Speer spielt, geleitet. Und da hast du auch gemerkt, der hat viel von dem Speerspiel mitgenommen, weil sich da ja auch ständig im Wegen bist. Der hat auch alle sämtliche NSCs immer hin und her bewegt und dadurch war sehr viel Interaktion im Kampf. Und ich habe dann auch irgendwann einfach die mich da bedrängt haben, als Nahkämpfer oft auch zurückgedrängt. Einfach damit die wiederum besser in der von den anderen zu treffen waren. Oder sich auch nicht in Deckung stehen konnten und so weiter. Da ist eine Battlemap meiner Meinung nach durchaus nicht unnützlich, aber nicht jeder braucht das. Also wer Dungeon Slayers als regelleichtes Spiel auch da ein bisschen leichter spielen will, dann reicht so eine Karte durchaus aus. Ja, nicht unbedingt drauf ausgelegt. Ist ja auch durchaus so, dass bei Pathfinder ist auch mal die Frage, wenn ich, habe ich jetzt, sage ich mal, einen großen Gegner und 10 kleine Minions, ja, dann auf jeden Fall eine Battlemap. Habe ich jetzt hingegen vielleicht nur einen großen Gegner, ja, dann komme ich auch mal ohne Battlemap aus, wo man das ja dann doch relativ gut. Ja, aber prinzipiell, wer es ja einmal als taktisches Element wirklich genutzt hat, ja, ich glaube, der möchte es auch dann wirklich nicht mehr missen. Ja, das stimmt durchaus auch. Ja, ich habe noch eine dritte Alternative zur Battlemap, nämlich die elektronische Battlemap. Ja, genau. In unserer Schlangenschädelrunde. Ich kann jetzt nicht gerade sagen, dass ich rollenspielerisch wenig aktiv bin. Hat ja keiner unterstellt. Ja, okay. Da benutzen wir mittlerweile eine elektronische Battlemap. Da war das anfangs so, wir haben eine Battlemap benutzt und ich hatte mal angefangen, der hatte so ein Tablet-PC. Mhm. Und ebenfalls mit Armel in einer Dungeon Slayers-Runde auf Hollow verspielt, hatte er auch sein Tablet-PC mit und haben die Karte eingeblendet und hergescrollt. Jedenfalls haben wir das in der Schlangenschädel-Runde mal auch irgendwann mit angefangen. Und dann irgendwann hat sich jetzt sein Studium-Arbeitsraum eingerichtet mit hat zwei Bildschirme und so weiter. Und da hast du jetzt quasi die Battlemap am Bildschirm. Sehr gut. Und er spielt jetzt ja auch online. Und naja, so ähnlich, bloß dass halt alle an einem Tisch sitzen und du den PC, also nicht den PC, sondern nur den Bildschirm vor dir, beziehungsweise so seitlich daneben hast. Das heißt, im Normalfall sitzt du ganz normal am Tisch, unterhältst dich miteinander und wenn es dann eine Kampfsituation kommt, dann gucken alle mal darüber auf den Bildschirm. Ja, das hat kann natürlich auch den Nachteil haben, bei der Battlemap eben auch, dass die dann in so eine Art Kampfmodus verfällt. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich, kann man da mittlerweile sehr viel einstellen und was man natürlich sofort sieht, sind die Reichweiten oder was halt automatisch aufploppt, halt die, wie wenn so ein Feuerball und so weiter, ja, was der alles trifft. Das ist schon. Ja, ich denke, das wird auch sich natürlich noch weiterentwickeln. Denn gerade da, wo jetzt auch nur Tablets immer größer, immer günstiger werden, kann ich schon vorstellen, dass das dann. Es gibt ja auch, ist ja schon vor Jahren mal vorgestellt worden von Microsoft, ja, so ein Tisch. Ja, also ein richtiger Tisch mit ja, entsprechender Oberfläche, also ein Riesentablet, wenn man so will, auf Beinen, also auf Tischbeinen. Das war ja auch extrem beeindruckend. Die haben sogar ihre Schweine Studie, teuer, was ihr Programm kann. Ich weiß nicht, Microsoft Visual. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber jedenfalls haben sie offiziell auch eine D&D 4 als Testobjekt genommen, um zu zeigen, was dieses System alles kann. Ja, genau. Ich glaube, das war auch das, was ich meine. Mit mhm, Drachen und die sich da bewegt haben. Genau. War ja auch grafisch sehr anspruchsvoll natürlich. Also von daher, das ist ja auch vielleicht eine Komponente, die man gar nicht mal so vernachlässigen darf, wenn das wirklich auch entsprechend visualisiert ist, also auch dreidimensional visualisiert ist. Ja. Macht es natürlich auch noch mehr Spaß, als wenn ich so eine 2D-Battlemap habe. Gut, das ist trotzdem 2D, aber von der Darstellungsweise zumindest auch ein bisschen attraktiver. Ja. Also wo es zum Beispiel, wir waren uns die letzten Mal nicht ganz sicher, ob es jetzt einen Zeitvorteil bringt oder nicht. Wir sind ja auch noch ein bisschen in der Probungsphase, so lange machen wir das noch nicht. Wo es einen Zeitvorteil bringt, ist halt die NSC-Verwaltung. Wenn halt viele NSCs gerade auf der eigenen Seite mitkämpfen und die dann nicht ausgewürfelt werden, sondern das Programm macht das für, genau, einen und die, ja, NSCs auch. Das kann schon ein Vorteil sein. Wir hatten neulich ganz interessante Situation. Wir sind zwangsweise gegen eine Art Elfen-Nekromant zu Felde gezogen, hatten den auch schon besiegt, ausgeplündert, mussten uns aber vorher mit Orks verbinden. Oh. Jetzt ist dieser Ork oder Hauptgoblin, der uns begleitet hat, der durch einen Spieler, der kurz vorher gestorben ist, gespielt wurde, quasi abgehauen. Hat den Moment, wo ich auf dem Klo war, ausgenutzt. In-game oder? Nein, Outgame. Also. Als ich wieder da war am Spieltisch, war plötzlich der Hauptgoblin weg. Naja, jedenfalls. Es war ein Bündnis mit Orks. Es war sehr nett. Es war ein DSA-Spieler dabei, der so, ach ja, und dann kommen die Orks, dann können wir schön mit denen plaudern. Mhm. Ja, das macht man bei DSA vielleicht so. Naja, genau. Jedenfalls, also, und unser vierter Spieler war nicht da. Jedenfalls hatten wir da unter anderem einen Zauberstab bekommen, zur Toten, um Skelette beschwören zu können, den natürlich der Spieler eines guten Klerikers nicht so, was er nicht so mitbekommen sollte. Das habe ich dann dem Magier in die Hand gedrückt und naja, wir haben uns dann versammelt und schon quasi die Orks erwartet. Der wollte dann groß mit denen verhandeln. Ich habe mich da schon mal hinter so einem Altar versteckt. Wohlwissend. Und die Unterhaltung hat ungefähr 3 Sekunden gedauert. Das war schon sehr lange. Er war echt erstaunt, dass es dann die Orks quasi an keiner Konversation interessiert waren. Richtig. Ja, die haben einfach gemerkt, dass wir schwach waren in dieser Situation. Wir hatten auch überhaupt nichts mehr. Ich war auch überrascht, dass der Spieler das so konsequent und knallhart durchgezogen hat, weil da eigentlich stand in der Party Total Party Kill im Raum. Oder zumindest die Gefangennahme. Gut, gibt auch Spieler, die wollen sowas. Aber jedenfalls war ich durchaus überrascht, dass da waren jetzt nicht wenige. Und ich habe dann noch eine Illusionskartendeck in der Tasche gehabt und zufällig eine Karte gezogen und interessanterweise den Leech-Lord gezogen, der dann als Illusion neben uns erschien und dann Ich habe euch über meine wahren Pläne hinweggetäuscht. Ich werde euch jetzt alle vernichten. Und das kam von der einen Seite und von hinten kamen nun plötzlich Skelette. Wir haben nämlich, ich hatte vorher noch, wir hatten Skelett-Alkoven mit Leichen gefunden, hatte diverse Skelette da hochgetragen, damit der, unser Magier die beleben konnte. Und die kamen dann von hinten da reingedreckt. Ne? Die Orks gingen nur so auseinander. Eine wunderbare Taktik. Drei Viertel von denen flohen und das restliche Viertel konnten wir dann mit unseren letzten Ressourcen und den Skeletten besiegen. Und jedenfalls diese ganzen, ich glaube, 8 Skelette waren das. Und natürlich Dutzende von Hobgoblins und Orks. Die wurden alle verwaltet von dem Programm und das ging dadurch doch sehr fix. Hätte man das auf einer normalen Battlemat gehabt, hätte das doch sehr lange gedauert, glaube ich. Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein ziemlicher Punkt, ne? Diese NSC-Verwaltung. Genau. Das spart dem Spieler auch Unmengen an Arbeit. Ja. Genau. Wobei man dazu sagen muss, dass er sich natürlich vorher eine Menge Arbeit gemacht hat. Er muss erstmal die ganzen NSCs eingeben und die Karten. Ne? Du hast dann so Karten und die werden dann quasi von Hand überdeckt. Dadurch hast du natürlich auch den na, wie heißt denn das? Shadow? Weiß ich nicht mehr, wie der Effekt heißt. Fog of War, genau, natürlich. Genau, ne? Dass er halt erst das weggenommen wird, wenn du da auch hingehst. Das ist natürlich sehr cool. Macht aber vorher sehr viel Arbeit, weil du ja diese Flächen gezielt alle abdecken musst. Ja. Am Computer. Naja, also, da ich nicht Spieler da bin, ich bin begeistert. Ja gut, da ist dann vielleicht die Vorbereitungszeit ein bisschen höher. Ja, das ja gut, du musst die Karte erstmal einscannen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas einscannen sollte, würde es 3 Tage dauern, glaube ich. Und dass dann noch die Karte bearbeiten, da irgendwelche schwarzen Flächen. Achso, das muss er alles selber machen dann. Ja. Das war jetzt nicht irgendwie schon vorgefertigt. Nö, der hat ja irgendein Abenteuer von sich genommen, was ihm gefiel, ja, und so, das okay bearbeitet. Ja, das, okay, das ist natürlich schon dann nicht zu unterschätzen. Ne? Ja. Bin ich auszuschließen, dass irgendwas so populär ist, dass dafür dann auch mal tatsächlich Abenteuer zu kaufen sind, die denn schon so derart vorbereitet sind. Aber noch dürfte es sowas nicht geben. Ja, gut, das wäre vielleicht auf Fanbasis gewesen. Oder so. Ja. Ja, das sind so die bei uns gängigen Alternativen zur Visualisierung anstatt einer Battlemap. Ja, das würde ich mir sogar schon ziemlich gut bei Dungeons Lair vorstellen. Ich glaube, bei Dungeons Lair ist das gar nicht nötig. Also, das ist vielleicht halt der Vorteil, dass es noch viel einfacher ist. Ja, richtig. Und dann auch lizenzunabhängig. Kann ja dann jeder da sich austoben. Ja, Lizenz, naja. Also auch diese CC-Lizenzen haben ja auch bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel, dass das, was du daraus machst, weiterhin frei erhältlich sein muss und so weiter. Ja. Beziehungsweise... Das ist natürlich... Ach nee. Ach, ich weiß nicht. Jedenfalls, da muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen. Aber prinzipiell natürlich richtig ist es, es ist immer leichter mit einer offenen Lizenz was zu machen, als wenn man da immer betteln muss, darf ich das auch veröffentlichen und so weiter. Ja. Ja, genau. Es gibt noch eine Alternative, die wurde vorgestellt von Carsten von Richtig Rollenspielen, heißt, glaube ich, die Website. Oder auch nicht. Es ist etwas der Chef von RSP-Blogs. Der hat über Fate berichtet. Da gibt es halt so Zonen. Hat er noch irgendwen zitiert. So, ja, taktische Tiefen im Rollenspiel muss nicht sein. Fred Hicks war das. Ja, man kann auch Unrecht haben. Muss man ja mal sagen. Nee, braucht nicht jeder, muss ja auch nicht jeder haben wollen, aber deswegen fand ich es auch erstaunlich, dass du sagst, gefällt dir besser so mit als ohne. Aber genau, also jedenfalls das mit den Zonen, das stelle ich mir so ein bisschen so ähnlich vor wie die Geschichte mit den Entfernungsklassen. Noch ein bisschen einfacher sogar. Ich habe eine Karte und kann dann die in, weiß ich nicht, 5 Zonen einteilen, wie es da gerade passt. Bühne, Vorraum 1, Vorraum 2 und Partyabschnitt 1 und Partyabschnitt 2 oder so. Ähnlich macht das zum Beispiel auch das österreichische Steampunk-Rollenspiel Finsterland. Da sehen die Karten immer so ganz komisch aus, weil die haben dann so große Kreise und bestimmte Bereiche und man kann dann immer von Bereich zu Bereich, die verbunden sind, wechseln. Da ist das im Prinzip auch so. Aber da muss man mal wissen, was ist. Zum einen, wie komplex ist das Rollenspiel? Zum anderen, wie abstrakt möchte man es denn haben? Naja, gut, das sind unsere Alternativen, würde ich sagen. Ja. Kommen wir noch zum kurzen oder auch langen Filmblock. Die Endzeit. Ich habe geschrieben, die Endzeit im Dreiklang. Mittlerweile sind wir allerdings auf 6 Filme gekommen, die gerade aktuell im Kino laufen. Oder wir können auch die Endzeit des Blockbusters sagen. Oder das würde sogar noch besser passen, würde ich sogar sagen. Wir fangen jetzt mal mit den 3 Kern-Endzeit-Filmen an. Los geht's mit Oblivion. Ich glaube, wir waren in allen 3 zusammen im Kino. Ja, ist richtig. Ja. Jetzt noch Folgen werden, da waren wir zusammen drin. Mit, ich wollte sagen, Tom Hanks ist natürlich Tom Cruise, aber bis darauf, dass der Trailer total ärgerlich ist, fand ich den Film okay. Würde ihm eine 3 geben. Wir haben eine zerstörte Erde. Die Menschen leben war es der Jupiter? Ich weiß gar nicht, meine Jupiter war es nicht. Ich glaube auf dem Jupiter-Mond oder so. Genau, auf einem Jupiter. Ja, auf dem Jupiter-Mond. Am Himmel sieht man noch das Transportmittel, glaube ich, mit dem man da rüber geflogen wird. Und auf der Erde gibt es quasi nur noch 2 Menschen. Ein Team, das dazu da ist, die letzten Ressourcen von dieser Erde sozusagen zu plündern und den Menschen dort zur Verfügung zu stellen. Es geht, glaube ich, genauer um Wasser. Wird da noch abgebaut. Ja, erstaunlicherweise weiß es, ich kann mich nur an diese riesen Harvester da erinnern, die im Meer standen. Genau, Hochhaus, hohe, genau, ja, sah schon cool aus. Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr im Detail tatsächlich, wo die jetzt da waren. Aber gut, letztendlich. Warum die da waren, weiß ich. Ja, genau. Warum sie da waren, weiß ich ziemlich genau. Aber ich weiß nicht mehr, was am Anfang die Begründung dafür war. Ja, ja. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall geht's. Es ging, glaube ich, um Energie. Weil ach nee, die beiden sind dafür da, um diese Drohnen zu reparieren und zu warten. Ach, die beiden, ja, genau. Das ist richtig, ja, genau. Die mussten sich um die Technik kümmern, die sozusagen zum einen. Die Harvester, genau. Und dann gab es da noch Drohnen, die ziemlich schnell und gefährlich waren, wo immer mal wieder welche ausgefallen sind. Genau, und die überwachen ja da irgendwie da diese. Genau, diese was noch bekannt war, dass das Ganze, dass die Erde sozusagen deswegen kaputt war, weil es eine Schlacht zwischen Aliens genau. Und Menschheit gab, genau. Und im Trailer, der verrät halt schon ein wesentliches Element, was wir jetzt mal nicht verraten. Richtig. Jedenfalls hat der Plot durchaus ein paar interessante Twists. Wovon der wesentliche, der schönste eigentlich eben vom Trailer verraten wird, was den Film insgesamt fühlbar schlechter macht. Man hat, ich sage mal, von der Optik her sieht es sehr gut aus. Von Action-Szenen hat mich das jetzt nicht so geflasht. Also hat man irgendwie alles schon mal in Terminator oder sonst wo gesehen. Ja, aber das ist in dem Fall ist es ja auch im Gegensatz zum Elysium, zu dem wir ja noch kommen, auch die einfach die. Im Gegensatz zu Elysium ist selbst mein nächster Klogang eine 2. Okay. Ist ja einfach auch die ruhigere Erzählart. Und man nimmt sich da einfach auch dann auch Zeit für die, um die Geschichte, für die Charaktere, weil auch da ist es ja wie bei Moon, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, wie du so schön betitelt hast, ein Kammerspiel. Weil es sich ja wirklich nur bei Oblivion ja auch nur um diese beiden Charaktere letzten Endes handelt. Also Tom Cruise und Frau halt. Gut. Also wir sind jetzt keine Machos, aber ja, was weiß ich, Jessica Biel oder irgendeine austauschbare Hollywood-Tusse. Ah nee, das war irgendeine, die man noch gar nicht so kann. Naja, ist auch egal. Und wie man sich das halt nur auf diese beiden ja konzentriert. Darauf lag der Fokus. Genau, auf jeden Fall am Anfang. Ja. Und also mir hat da eigentlich ganz gut gefallen, einfach durch die ruhigere Erzählweise. Ja, also ich würde auch sagen, insgesamt gut. Das Ende war ein bisschen doof, fand ich dann wieder. Also nicht, wie es aufgelöst wurde, sondern so, ja, wenn ich jetzt... Ja, es war halt so ein brachiales Ende. Brachiales Ende, aber auch so, wo man sich denkt, ja, wenn das die... Um zu spoilern, fällt es echt schwer zu sagen. Aber jedenfalls wäre das so eingetreten, wenn alle das Wissen so haben, wie sie es in dem Film gehabt haben, wäre das Ende nie so eingetreten, wie es eingetreten ist. Sagen wir es einfach so. Und das ist dann immer so das Ärgerliche. Man hätte das viel leichter lösen können. Der Film hätte genauso gut funktioniert und alle wären glücklich gewesen, vielleicht sogar ich. Vielleicht sogar Olaf. Das ist unwahrscheinlich. Kommen wir zum jetzt in der Skala des wie lange der Film zurückliegt, zum einen, aber auch jetzt sinkt schon langsam die Qualität, kommen wir zu After Earth. Hm. Von anderen auch nur After genannt. Ja, After Eight. Ja. Nee, After Eight ist noch also deutlich anspruchsvoller. Also, oder Earth for After. Auch. Earth for After, ja. Die, also erstmal sensationell fand ich schon, dass Will Smith irgendwie schon sagte, ja, habe ich große Teile selbst geschrieben. Ja, man merkt es. Also, oh Gott, so ein hanebüchener Unsinn. Und wenn ich schon etwas schreibe, dann muss ich ja nicht für mich die Rolle als Super Sky Captain Oberheld. Ah, da habe ich ja Krätze gekriegt. Und das war noch völlig unglaubwürdig. Ja. Ja gut, der Film hat ja schon. Man salutiert vor ihm! Der Film hat ja schon im Vorfeld sehr harsche Kritiken einstecken müssen, weil da ja angeblich, na gut, man selber als Nicht-Scientologe kann es nicht nachempfinden. Aber starke Einflüsse ja, scientologischer Erziehungsmaßnahmen. Ja, das wurde allerdings als Blödsinn gaudet. Also ernsthafte Scientology-Kritiker haben dazu gesagt, ja, genau. Ja, es kommt zwar so ein paar, aber das ist ja so soft. Also, nee. Der Film ist einfach scheiße. Das ist der Fehler an dem Film. Also, ja, er krankt auch an viel Logik-Lücken. Wenn ja, sich also, auch fragt, warum ist das jetzt so passiert, wie es da jetzt gerade passiert ist. Das ist ja unwahrscheinlich. Ja, das auch. Wir haben auch so eine pralle Vorgeschichte, die überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber Will Smith hat sie geschrieben, wissen wir. Ja. Jedenfalls haben wir dann den also super Typ. Ja, Will Smith meinst du? Ja. Also. Ja, vielleicht in seiner Rolle als Hancock da drin gewesen. Ja, voll der Hammer-Typ. Ich weiß gar nicht, wo sie hinfliegen sollen. Der Sohn so ein bisschen so in den Augen des Vaters. Hat er versagt, hat er nicht versagt, man weiß es nicht. Ja, also es ist ja da eine streng militärische... Er ist nicht der Kämpfer geworden oder er ist halt nicht... Er ist noch nicht in diese militärische Ausbildung aufgenommen worden, wie sich der Vater das gewünscht hätte. Jedenfalls. Ja, also es war ja wohl so, dass sein Sohn ja im Prinzip immer übers Ziel hinausgeschossen ist, dass er sich ja nicht an Befehle gehalten hat und er wollte immer der Beste sein und der Erste sein. Das war aber nicht im Sinne immer seines Vaters, sondern er muss ja Disziplin lernen. Disziplin lernen, er muss sich an Befehlsketten halten und das war halt dann immer nicht der Fall. Deswegen wurde er halt dann da nicht ins Militär mit aufgenommen. Ja. Jedenfalls das Raumschiff, mit dem sie durch die Gegend flogen und zufällig einen dieser außerirdischen Angreifer, die Erde schon zerstört haben vor 8 Milliarden Jahren oder wie auch immer, haben sie zu Trainingszwecken mitgenommen und es kommt natürlich dazu, das Raumschiff stürzt ab, bricht in zwei Teile, der hintere Teil mit diesem Wesen stürzt irgendwo ab, während der vordere Teil irgendwo anders abstürzt. 100 Kilometer entfernt. 100 Kilometer entfernt. Immerhin haben wir ein super Programm, dass man weiß, wo alle Teile hingeflogen sind. Das sieht auch ganz gut aus, so ähnlich wie bei Alien 5 da hier. Mit den super 3D-Animierung. Achso, bei Prometheus meinst du. Prometheus, genau. Das ist ja das einzig Fantastische an diesem Film, dieses 3D-Ding. Also allein deswegen würde ich nochmal reingehen. Aber ich meine natürlich Prometheus. Geht nach Hause. Ja, also das haben wir auch. Und wir haben jetzt... Alle sind tot! Außer Will Smith, sein Sohn und der Alien. Das hätte man auch früher haben können im Film. Wesentlich früher. Ja, also vom Setting her war der Film ja... Also hätte ich was zu sagen gehabt, wären die drei tot gewesen, der Rest hätte noch gelebt. Dann hätte es auch ein interessanter Film sein können. Das Raumschiff-Design und so, das war ja mal was anderes. Das war ja mal ganz cool. Mit diesem halborganischen Raumschiffen. Ja, ich meine, man kennt es spätestens seit Lex, aber ja, ich gebe zu, es war ja mal cool. Was... Ja, also Lex lief ja nun... als Battlestar! So. Genug Informationen. Ich kenne auch Babylon 5, da gibt es doch auch die Schatten fliegen doch auch organische Raumschiffe. Aber ja, das ist ja alles schön gut, aber das ist ja trotzdem mal. Ich muss ja auch mal Nerdwissen ein bisschen. Also, ich will es einfach nochmal unterstreichen, ja. Jetzt, dass du es auch mal kannst. Ja, aber ja, der Film krankt halt ansonsten hinten vorne. Es fehlt ihm einfach so die Seele. Ja, ja, wir waren jetzt ja gerade fast davor zu erzählen, worum was da geht. Also die beiden sind abgestürzt. Ja. Will Smith hat sich das Bein gebrochen. Ja, das war's. Nein, also und deswegen der Hyper-Weltraum-Funksender ist im hinteren Teil des Raumes, wo das Alien ist. Im vorderen Teil ist Will Smith und sein Sohn. Aber auch der Beinbruch. Deswegen muss sein Sohn, die haben aber glücklicherweise noch ein Funkgerät, deswegen muss sein Sohn zum hinteren Teil des Raumschiffs. Sie sind aber auf einem vergifteten Planeten, dass er ständig irgendwelche Atemzusatzmittel nehmen muss, damit er nicht vergiftet wird, die nur begrenzt zur Verfügung stehen. Und es gibt ein Funkgerät, mit dem sich Will Smith und sein Sohn, der übrigens tatsächlich durch seinen Sohn gespielt wird, unterhalten können. Und er quasi das Monitoring von Scientology, das war jetzt die Riesenkritik, betreibt. Genau. Also er konditioniert seinen Sohn über die komplette Reise halt hinweg, diese 100 Kilometer. Ja. Ja, und es ist auch genauso interessant, wie es klingt. Ja, Potenzial ist ja immer irgendwo da vorhanden. Ehrlich gesagt, das Ding hat unheimlich Potenzial, aber allein diese ausschweifende Schwachsinnsgeschichte davor, dann ein Will Smith, warum kann er nicht ein ganz einfacher Soldat, er kann ja von mir aus auch ein General sein, aber diese völlig genau, das war ja noch das, dass die Außerirdischen können nur durch Leute besiegt werden, die keine Angst haben. Ja, die keine entsprechenden Stoffe aussondern. Oh Gott. Und die Riesenfrage am Ende war ja, was ist jetzt, wenn einer auf die Idee käme, einen Menschen in einen Anzug, der hermetisch halbwegs abgeriegelt ist, steckt. Selbst Menschen in unserem Jahrhundert werden dazu in der Lage, dein Schwert in die Hand nimmt. Dann ist es wie blind gegenüber einem. Wohl, man darf auch nicht vergessen, dass die Außerirdischen auch blind sind. Ja. Die können ja nur die Phänomone aufnehmen. Diese Angststoffe. Diese Angst, ja, was auch immer da jetzt da drin. So, und da fragt man sich natürlich, wenn so ein Vieh auf so einem fremden Planeten ausgesetzt ist, haben ja nicht alle Tiere automatisch Angst vor, oder die ganze Fauna und Flora hat ja automatisch Angst vor ihm, dann müsste er eigentlich schon am langen Finger verhungern. Ja, das sind ja anscheinend speziell geschaffene Waffen gewesen, aber so ein Klump, naja. Gut, genau, das erfährt man auch am Anfang, deswegen ist das kein Spoiler und man kann ihn sich sparen. Aber wir kommen zu einem Film, den man sich auch mehr sparen kann. Elysium. Oh ja. Die erste Minute ist grandios. Das war's. An positiven Sachen. Man sieht eine fantastisch zerschossene, verwrackte Hochhäuser und ein, ich glaube in Los Angeles spielt es, Slum, wo quasi halt Los Angeles drin lebt. Während auf der anderen Seite man sieht am Himmel diese Mercedes-Benz Raumstation, wo unerklärlicherweise noch zwei Zacken mehr drin sind irgendwie, aber... Naja, dort leben dann die reichen Menschen. Eigentlich gar nicht so uncool von der Idee her. Also erste Elemente waren ja wirklich überzeugend. Ne? Also so die Sprache der Armen, halt das Esperanto, das Spanische, und die Reichen oben auf ihrer Raumstation sprechen Französisch. Das war ja schon mal nette Idee. Auf jeden Fall, das war... nett gemacht. Die haben wir auch an zwei verschiedenen Orten gefilmt. Ich glaube, das eine in Mexiko, das andere in Kanada. Sagt natürlich auch viel drüber aus. Was wo, aber gut. Also jedenfalls, das sieht schon durchaus aus, aber dann... Ja, kommt Matt Damon auf die Bildschirme. Auch Matt Damon wäre völlig in Ordnung gewesen. Ich mag Matt Damon in die Triborn-Trilogie. Finde ich, kann man gut gucken. Schöne Filme, aber da mit dem hätte mich gar nicht gestört, ehrlich gesagt, aber diese Story ist so... Ja, du hättest ja jeden anderen Schauspieler hinsetzen können. Weil das war ja alles, das war ja wieder komplett Schema F von vorn bis hin. Entschuldigung, als Bösewicht hättest du keinen anderen Schauspieler da hinsetzen können. Da hat das Chuck stimmt. Norris 2 als einziger was zu suchen gehabt. Chuck Norris in dem sein Bruder. Ja, also jedenfalls arbeitet das dieser Film mit einem gut böse Schema, der Herr der Ringe in den Schatten stellt. Da ist Herr der Ringe noch ein grau verschleierter Mystery-Thriller, wo man nicht genau weiß, welche Gesinnung Gandalf und Co. haben. Das ist unglaublich. Also erst passiert ein Strahlenunfall, wo man sich denkt, oh mein Gott, ist das dämlich. Also wir haben eine Tür geht nicht mehr zu, weil drin eine Palette klemmt. Wenn diese Tür schließt, setzt quasi die Riesenmikrowelle ein und bestrahlt das. Und der Vorarbeiter zwingt jetzt diesen Arbeiter Matt Damon da reinzugehen und die Palette beiseite zu schieben, nur um zu wissen, dass dann diese Tür zugeht und Strahlung runterkommt. Da kann auch gar nichts anderes passieren. Der Vorarbeiter tat überrascht. Ja, eine gute schauspielerische Leistung. Nein, also ich meine, was sollte da anderes passieren? Es gibt überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Okay, er hat doch von der Tür zerquetscht werden können. Das wäre auch kurzer Film gewesen. Aber aus offensichtlichen Gründen war das nicht möglich. Obwohl es auch schön gewesen wäre. Und mir viel Leid erspart hätte. Aber, also. Okay, also wir haben diesen Strahlenunfall. Also wir haben schon mal kapiert. Diese Firma ist böse. Sie verstrahlt Menschen absichtlich. Dann kommt er auf eine Krankenstation, wird von einem Roboter behandelt, der ihm... er zwingt ihn da irgendwas zu unterschreiben, dass er da seine Antistrahlenpillen kriegt, wird natürlich auch gleich rausgeworfen und dann kommt auf der ultra fiese Chef an. So, aber dass der mir ja keinen Dreck auf dem Teppich hinterlässt. So. Jetzt aber noch einen Holzhammer und bam, das wir sind voll reich und böser. Also unglaublich dämlich. Nee. Also, ja, soll ja. Da habe ich mein, also, da hat auch der Hinterletzte, glaube ich, gemerkt, so eine Grütze. Ja. Und da ist Chuck Norris 2 noch gar nicht aufgetaucht gewesen. Da war das der stimmt. Film quasi schon intellektuell vorbei. Der Bösewicht, ja. Oder was immer er auch sein, was immer er darstellen sollte. Also Chuck Norris 2 hatte offensichtlich keine 20% bei Praktika gekriegt, war deswegen extremst sauer. Hat einen ganz schlechten Tag erwischt. Ah. Ja, und das war auch der erste Bösewicht seit langem, der auch überhaupt gar keine klassische böse Aura. Also er hat ja nur vor sich hingeflucht die ganze Zeit. Ich konnte ihn gar nicht ernst nehmen als Schurken. Nee, ich meine, es war schon, er hatte schon was da. In ihm will ich den Film gar nicht festmachen, aber nachdem dieses gut böse Schema so eingeklopft wurde, war er irgendwie, weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, achso, es kam noch was dazu, dass am Anfang sind natürlich Flüchtlinge mit armen Schiffen, quasi alten Wracks, hin zu dieser seltsamen Sternstation geflogen und wurden von Chuck Norris, bekam einen Anruf vom Mercedes-Stern, schickte Raketen hinterher, die er aus seinem Auto geholt hat, aus seinem A-Team-Transporter. Ja, dann von der Erde aus ins Weltall geschossen hat. Ja. Und die dann zwei dieser Transporter zerstörten. Der dritte konnte landen. Fiese Grenzsoldaten hat man dafür, glaube ich, engagiert. Roboter waren das. Das waren Roboter. Ach, Roboter. Ich dachte, es waren amerikanische Grenzer, dachte ich. Aber die stecken vielleicht in den Robotern. Die hätten erst geschossen, bevor sie fragen. Okay. Die schleppten dann jedenfalls wieder in die Abschiebehaft. Also hat man schon mal kapiert, die ganz fies, die schießen jetzt auch die Flüchtlinge ab und oh, böse. Also, unglaublich. Nee, der war nur wirklich, das war eine wirklich kalte Scheiße, der Film. Ja. Also, halten wir fest, die Endzeit. Ja, ist aber auch weil ansonsten ja, wie gesagt, auch keine neuen Ideen einfach drin waren. Da haben wir auch gerade so eine schöne Diskussion ja im Forum, die wir zwar an falscher Stelle austragen, aber nichtsdestotrotz. Wo wir gerade ja, es ist doch, glaube ich, der Elysium-Thread, glaube ich, um den Film. Pacific Rim, ich weiß nicht. Ah, nee, Pacific Rim war es, in der Tat, ja. Das war sogar Pacific Rim. Ja, das ist natürlich so gesehen auch irgendwie noch ein Endzeit-Film, weil die Pacific Rim-Monster das Ende der Erde herbeiführen sollen. Ja. Also, sprich, nein, es ist kein Endzeit-Film. Aber jedenfalls ist Ende der Erde taucht ja auch mal so apokalyptisch da drin auf. Ist natürlich ein Riesen-Roboter-Riesen-Monster-Film. Und ja. Ich finde, er macht genau das, was er verspricht. Also zum Beispiel im Unterschied zu Elysium oder zu sonst irgendeinem von diesen Grützen gerade, erklärt auch ganz hervorragend, warum zwei Menschen in einem Riesenroboter-Cockpit sitzen. Ja. Also, ich meine nicht, dass das für den Film irgendwie wichtig wäre, aber aha, wir wissen am Anfang, nach 5 Minuten, darum sitzen da zwei Menschen drin. Schön. Und genau. Und man erfährt auch, dass jeder Roboter extrem viel Ressourcen sämtlicher Länder frisst. Also die werden ja nicht am Band produziert, ja. Sondern dadurch, dass die ja nun auch sehr, sehr teuer sind, können entsprechend immer nur wenige hergestellt werden. Individuelle Eigenschaften Maschinen, haben. Genau. Hier von Land zu Land unterschiedlich. Ja, also der kommt ja auch darauf an, wo lege ich jetzt meinen Fokus drauf. Ne? Also Pacific Rim nimmt sich natürlich klar auch nicht selber ernst. Ne? Das sind einige Leute, die sind da anderer Meinung, aber der Film ist ja nur wirklich klar, das ist klassisches, ganz klassisches Popcorn-Kino. Riesenmonster, genau, klassisches Popcorn-Kino. Und ich muss sagen, dafür kann er durchaus was. Ja, also mich hat er auch gut unterhalten. Fand ich jetzt auch nicht, finde ich, weiter schlimm. Einfach weil es mal, ja gut, klar, es waren wieder unterm Strich wieder die Amerikaner, die Welt gerettet haben. Also da hat ein Frums-Mitglied bei uns schon durchaus recht, wenn er das in Häkchen kritisiert. Aber es war halt mal nicht Schema F, also nicht durchgängig Schema F. Klar gab es natürlich viele, viele Anleihen, wie natürlich die oberpatriotische Vaterfigur. Idris Elba. Genau, Idris Elba. Bekannt aus The Wire. Ja, und natürlich bekannt aus. Jetzt haben wir gerade die britische Krimiserie mal wieder nicht ein. Ach, du meinst. Ich zumindest weiß, welche du meinst. Luther. So. Luther, ganz gut. Luther, genau. Ja, während Elysium, sag ich mal, schon viel mehr Potenzial bietet, um wirklich eine richtig epische Geschichte zu erzählen. Es gibt doch auch diesen Film, der auch gerade im Kino ist, wo sich die beiden Welten sozusagen so aneinander doggen, wo unten auch die schlechte und oben die gute ist. Der wurde mir neulich nämlich empfohlen, dass er ziemlich gut sein soll. Weil der ist ja so von der Story auch so ein bisschen so vom ersten Anklang so her wie Elysium. Bloß, dass das kein Science Fiction, sondern so ein Liebesding, dachte ich, ist. Aber okay, du weißt jetzt gar nicht, was das. Ja, so eine Liebe halt zwischen dem unten und der Frau oben, die in zwei verschiedenen Welten leben und da, wo sich treffen können. Naja, wie auch immer, der soll auf jeden Fall viel besser sein und greift aber auch diese Elysium-Thematik arm reich auf. Okay. Naja, jedenfalls bin ich mir auch sicher, dass man diese Thematik noch wesentlich besser aufgreifen kann, weil schlechter geht nicht mehr. Nee. Das stimmt. Ja, das Einzige, was an Pacific Rim tragisch ist, dass Mountains of Madness nicht kommt. Und es wird auch nicht die Schuld von Pacific Rim sein, sondern das wäre natürlich noch wünschenswerter gewesen. Ja, außerdem gab es dann noch einen großen Endzeitfilm, der ein Endzeit-Subgenre bedient, welches auch wir ganz gerne gucken. Zombie-Filme. Ist World War Z überhaupt ein Zombie-Film? World War Z. Wer? Sie? Was? Er? Er, sie ist. Frauen-Zombie-Film oder was? Ja. Ja, World War Z, okay. Oder ein Zombie-Film ist. Fett, wie man hier sagt. Naja, kein klassischer Zombie-Film jetzt in dem Sinn. Brad Pitt hat ja selbst gesagt, dass er einen Zombie-Film drehen wollte, den auch seine Kinder mal gucken können. Ja. Würde auch sagen, ja, ist ihm gelungen. Richtig. Also, der klassische Zombie-Film setzt ja auch viel auf Ekel-Effekte. Ja, Splatter. Ja. Splatter, was jetzt hier in dem Film in keinster Weise eigentlich der Fall ist. Also, ich kann mir jetzt an keine Szene erinnern, die so wie eklig gewesen wäre. Aber viel, viel Action, viel Treibjagd. Und ja. Was man sonst in Zombie-Filmen selten hat. Obwohl wir bei Zombie-Kannibalen gab es das auch. Nämlich, dass man so weit rumkommt. Okay, bei Zombie-Kannibalen war es nur New York und eine Zombie-Insel, aber World War Z, da wird richtig gereist. Richtig. Wir sind in, ich glaube, erstmal in einer US-Station irgendwo in Asien. Das ist Südkorea vielleicht. Später in Israel, später in Irland. Also genau. Die kommen richtig rum. Genau. Also um jetzt im Prinzip ja dann einen Impfstoff gegen den Erreger dazu finden. Ja, was macht den Film jetzt aus? Also wie gesagt, das Fehlen von Splatter-Effekten und dann eher, dass man darauf, oder dass der Regisseur darauf gesetzt hat, mehr den, ja, einfach den Spannungsfaktor in den Vordergrund zu setzen, was ja oftmals auch sehr gut gelingt. Da sei jetzt mal zum Beispiel die, relativ gleich zu Anfang, wo die Familie fliehen muss, im Hochhaus, durchs Hochhaus läuft. Ganz einen Film draus machen können. Ja, das war halt eine sehr ziemlich spannende Geschichte. Und dann natürlich das Kollektivverhalten der Zombies. Ja, genau, die haben wohl Schwarmverhalten von genau. Vögeln, Fischen oder in der Szene in Israel von Ameisen nachempfunden. Genau, und das wirkte schon sehr bedrohlich, ganz einfach. Ja, das sah schon cool aus. Mochte nicht jeder, aber ich fand es doch sehr, sehr cool. Und es war was Neues. Eben, und da kann man sich das auch durchaus ja mal selber vorstellen, wenn man in so einer Situation wäre. Als Zombie? Nein. Achso. Als Mensch. Als Mensch. Als Zombie vielleicht auch, ja. Genau. Und wir haben sogar ein Wiedersehen mit einem deutschen Schauspieler. Ja. Moritz bleibt treu, ganz am Ende. Richtig. Gut, hätte nicht sein müssen, aber was soll's. Ja, na gut. Ob ihr jetzt Moritz bleibt treu hinsetzt oder ja. Karl Arsch, ist dann auch egal. Du weißt deinen Rollennamen noch, ich bin beeindruckt. Gut, also nachdem wir festgestellt haben, dass die Science-Fiction irgendwie nicht mehr funktioniert, haben wir doch noch voller Hoffnung einen Independent-Film geguckt. Nämlich Moon. Mit Sam Rockwell. Bekannt aus Der Anhalter durch die Galaxis, unter anderem. Als Präsident. Ja. Ja, unter anderem, aber ich muss sagen, daher kann ich ihn. Ja, ich auch. Das ist wirklich anscheinend zu wenig Independent-Filme. Ja, genau. Das Ganze ist tatsächlich fast ein Hartkammerspiel. Oder jedenfalls geht es um eine Mondstation, wo wertvolles Helium-3 auf der Rückseite des Mondes abgebaut wird. Und quasi noch Sam Rockwell als Techniker da ist, um die Harvester zu überwachen und die Helium-3-Sendung zur Erde sozusagen zurückzuschicken. Genau. Und die Station am Laufen zu halten. Außerdem hat er noch einen Roboter zur Verfügung, beziehungsweise der unterstützt ihn. Genau, das ist sein persönlicher Assistent da quasi, der ihm also da das Leben so einfach wie möglich machen möchte in der Enge der Weltraumstation. Am Anfang wird sozusagen die Einsamkeit thematisiert. Genau. Und der Film ist wirklich ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, wie man aus einfachen Mitteln einen wirklich spannenden und ja, tollen Film machen kann. Genau. Ähnlich ging es mir zum Beispiel bei Cargo aus der Schweiz. Über den haben wir schon mal gesprochen. Das ist auch ein schöner, mit einfachen Mitteln produziert. Und ja, also ich muss auch sagen, der hat einige Überraschungen. Ich meine, wir haben das ein oder andere schon vorher geahnt. Aber so ist das immer, wenn man an Science Fiction alles guckt, was so rumliegt. Ja, unterm Strich, wie gesagt, viel Neues machen kann man sowieso nicht mehr. Es kommt immer darauf an, wie man es dann letztendlich auch präsentiert. Man kann es halt so machen wie nun bei Elysium, wo man den ganzen Film von am Ende vorhersagen kann. Oder man macht es halt wie bei Moon F. Bei Moon F? Quatsch, bei Moon. Moon F? World War Z? Moon F? Toll. Ja. Moon F gibt es aber auch. Wie bei Moon, dass man einfach darüber so die ganze Tragik in den Vordergrund stellt. Es ist ja auch nicht so, dass es nur einen Plot-Twist da gibt, sage ich mal. Es gibt ja schon durchaus mehrere. Ja. Und das macht doch durchaus richtig schön. Der Film entwickelt sich wirklich kontinuierlich fort. Und da möchte man echt nicht zu viel sagen, um nicht schon die ersten zwei Sachen zu spoilern, aber lohnt sich einfach. Definitiv, ja. Es lief noch irgendwas mit Christian Slater war das. Der ist so ganz ähnlich. Naja, nicht ähnlich wie Moon, das wäre auch übertrieben, aber da geht es auch um eine Mondstation. Und das geht dann in diese Alien-Ding von einer anderen Weltrichtung. Aber da sieht man zum Beispiel, wie man es mit einem niedrigen Budget auch vergeigen kann. Ja, das stimmt. Ja, der Film ist jetzt. Da haben wir nun mittlerweile in der Vergangenheit genug Beispiele gesehen, wie man es vergeigen kann. Der ist im Gegensatz zu den drei Science-Fiction-Filmen im Kino, wo wir drin waren, noch Meilen voraus, aber er kommt. Ist halt auch nur Mittelklasse. Also, kommt vielleicht in die Oblivion-Klasse, wie ich sie nennen würde. Aber ja, auf jeden Fall schönes Thema. Auch das mit Helium 3 hat mich gefreut. Ja. Also, ich hätte jetzt noch gern noch ein bisschen mehr so in den wissenschaftlichen Bereich wäre es schon gewesen, wenn man noch ein bisschen mehr darüber erzählt hätte, aber oder ein bisschen mehr noch. Ja, ich finde aber, es reicht hätte. Aus und man merkt ja auch, ja, dass na klar, er, das ist gar er ist ja also quasi kein Wissenschaftler, sondern eher ein einfacher Techniker, Arbeiter. Richtig. Nee, klar, ja, das Techniker, ist, ja. Genau. Das, ist voll, das hätte nicht sein müssen, natürlich nicht. Das genau. hätte jetzt im Film auch nichts hinzugefügt. Ja, genau. Das ist schon richtig. Ja, und man merkt ja, wie es funktioniert. Sie erklärt das ja so ganz kurz am Anfang. Er sieht da, glaube ich, auch. Ein Infofilm kommt später mit was anderem, aber jedenfalls, man weiß, die Erde ist sozusagen, hat keine Energieknappheit mehr, es kommt, ist durch das Helium 3 vom Mond genau. komplett gelöst. Man sieht dann irgendwann, wie er so ein Shuttle da zurückschickt, weiß sozusagen, wie kommt das Helium 3 auf die Erde und jo gut, mehr braucht man auch nicht. Nö. Eben. Nee, das ist, wie gesagt, das ist komplett richtig. Ich hätte mich noch gefreut. Es wäre nicht wie bei Elysium junge Katzen ertränkt, damit man weiß, wer der Bösewicht ist. Ist ja auch mal angenehm. Ja, das stimmt. Mal was anderes. Ja, damit können wir das dann für heute beschließen, denke ich. Ja, klar, also klar, Anschautipp. Moon. Ja, also ich glaube, wir haben eigentlich nur zwei Lesetipps, nämlich Deadpool, da können wir wahrscheinlich alles lesen. Muss irgendwo gucken, dass man vernünftig einsteigt. Der Hardcover, hey, hier ist Deadpool, es geht auf jeden Fall ganz gut als Einstieg. Hält auch den Vorband minus 1 sozusagen. Die Vorgeschichte sozusagen. Und ja, X-Men erste Entscheidung. Also das werde ich auch mal weiter verfolgen. Da gibt es auch noch ein paar weitere Softcover von. Insgesamt auch die X-Men-Bände der Reihe haben mir auch viel Spaß gemacht. Die was bisher jetzt, draußen waren. Was mich jetzt erst so auffällt, ist, dass man Deadpool durchaus mit Spider-Man verwechseln kann. Das ist übrigens noch erstaunlich, dass der Spider-Man unheimlich ähnlich sieht. Ja, vom Kostüm her. Ne? Kostümierung. Ja, hier hinten sind noch andere Kostümierungen drin, aber die sehen eigentlich alle so ein bisschen Spider-Man-ähnlich aus. Gerade diese Maske, die ja sehr markant ist, hat viel von Spider-Man, denn sonst ist er mal entweder so rot-blau wie Spider-Man oder halt dieses rot-schwarz, ne? Sieht aber doch insgesamt sehr Spider-Man-ig aus, finde ich auch. Hat ja auch, hoffe ich, hier so eine Sprunghaltung, das könnte auch genau Spider-Man sein. Richtig. Ja, naja, X-Men erste Entscheidung. Ich werde zwar den Blick behalten, ist für mich das Interessanteste, aber auch die anderen X-Men-Comics fand ich gut. Im Gegensatz zum Beispiel zu Avengers, da haben sie so eine Zeitsaga reingesetzt. Da steht so im Vorwort schon drin. Ja, als sie damals rauskommen kamen, fanden die Fans sie auch blöd. Aber ich glaube nicht, dass die Meinung mittlerweile geändert hat. Nee, also die Saga ist, glaube ich, ganz toll, wenn du sämtliche Avengers-Bücher gelesen hast, weil da so überall Anspielungen drin sind, aber ich kann da überhaupt nichts mit anfangen und oh Gott, ist das... Naja. Konnte ich auch nicht für erwerben, muss ich ehrlich sagen, früher. Sehr, sehr anstrengend. Gibt es besseren Stoff. Als zumindest diese Saga. Ja, also X-Men, Deadpool und als Sehtipp Moon. So ist es. Dann bis zur 20. Ausgabe des Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Auch in der Enhanced-Edition. Wir können übrigens, dann verraten wir, wer Gorion ist. Das wurde ich schon irgendwie mal wieder öfters gefragt in letzter Zeit. Wer Gorion ist? Ja. Das ist toll. Die nachfolgenden Generationen. Wir werden es dieses Wissen bewahren. Richtig. In Greifenklaue Podcast Nummer 20. Bis dahin. Tschö. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.